Gefahr, ob es gestand er nicht, dachte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie. Liebe schwer, ich liebe heiß, doch träum ich nicht sehr. Bin ein Mann, nicht viel dran, Liebchen fein, ich auf anderen. Verraten, liebe Glut, ich weiß, wie mir oft die Falschheit tut. Ich kenn die Wohnung begonnen mit Freund. Ich sah ihr wenden und wenden mit Leid. Ich kenn die Liebe in Dur und Moll. Ich bin sie selig, verrückt und im Tauschen mein Glück. Denn hab ich die Frau geküsst, hab nie gefragt, ob es gestanden ist. Thank you.